Ich komme hier nochmal auf den jüdischen Publizisten Horst Lummert zurück, der auf seiner Internetseite Bemerkenswertes von sich gegeben hat. Er schreibt: In meiner Beziehung zum Nationalsozialismus ist schon vor langer Zeit aus mir Saulus gewissermaßen ein Paulus geworden. Ich jage die Nazis nicht mehr, führe sie auch nicht mehr vor. Nationalsozialisten, die sich treu geblieben sind, respektiere ich. Nicht aber die antifaschistischen deutschen Hasser. Ihre wirklich penetrante Heuchelei ist bald nicht mehr zu ertragen und mit denen möchte ich nicht in einer Reihe stehen. Viel ist die Rede von Zivilcourage und gemeint ist die gegen rechts. Zivilcourage gegen rechts ist meist weniger Courage gegen rechte Gewalt als mindest psychokriegerische Gewalt gegen rechts. Gewalttätigkeit der sogenannten Antifaschisten wird hier angesprochen. Gewalt gegen rechts und sie bedarf keiner besonderen Courage. Dazu wird ja offiziell aufgehetzt. Und er schreibt weiter: Courage beweist Sylvia Stolz, die gegen das politische Strafgericht des Vasallenstaates Bundesrepublik aufsteht und dabei alles riskiert: ihre gesellschaftliche Existenz, ihren Beruf, ihre Freiheit, wenn nicht ihr Leben. Sie hat zweifellos bundesrepublikanische Grenzen überschritten, jenseits derer sie so gut wie vogelfrei ist. Und jetzt ein bemerkenswerter Absatz: Sie wurde von Vasallenrechts wegen im Namen des Volkes in Anführungsstrichen an der Erfüllung ihres Mandats gehindert, widerrechtlich verurteilt und im Gerichtssaal verhaftet. Die Richter, die das taten, erwiesen sich als unbelehrbare Scharlatane, die unsere Verachtung verdienen. Während ich vor rund 10 Jahren das deutsche Volk noch vor den Nazis beschützen zu müssen glaubte, erweise ich heute der mutigen, in ihrer Unbedingtheit tapferen Rechtsanwältin Sylvia Stolz meine besorgte Hochachtung. Die Rechtssituation Deutschlands und des Deutschen Reiches hat sie zutreffend beschrieben. Ihre Einschätzung deckt sich nicht uneingeschränkt, doch weitgehend mit dem, was ich seit etwa 20 Jahren denke und schreibe. Die politische Instrumentalisierung des Holocaust steht außer Zweifel. Seine strafrechtliche, in Anführungsstrichen, Absicherung bei gleichzeitigem Anspruch auf Rechtsstaatlichkeit ist ein Skandal. Die BRD-Strafjustiz praktiziert Maulkorb, Paragraph 86 und 130 Strafgesetzbuch, unter anderem Holocaustleugnung, und Fetischbann, Paragraph 86a, das war also hier diese Geschichte mit dem Hitlergruß. Wer die Bundesrepublik beschimpft oder böswillig verächtlich macht, so zitiert er das Gesetz, wird bestraft, Paragraph 90a StGB. Wer gegen das deutsche Volk hetzt, es öffentlich beschimpft oder böswillig verächtlich macht, bleibt ungeschoren. Ist die Verpackung mehr wert, fragt er, als ihr Inhalt? Und jetzt ein entscheidender Satz, den auch immer wieder Sylvia Stolz den sogenannten Richtern unter die Nase hält: Dies ist nicht deutsches Recht, sondern antideutsche Feindseligkeit im Gewande von Rechtsordnung und Gesetz. Schreck und Erstaunen darüber, dass deutsche Juristen bedenkenlos mitmachen, dass die deutsche Politik und die deutschen Medien diesen unglaublichen Zustand nicht nur kritiklos hinnehmen, sondern nachdrücklich unterstützen und rechtfertigen. Ich finde das von einem Juden eine bemerkenswerte Aussage und das zeigt eben, dass die Gedanken, für die wir stehen, nicht als judenfeindlich von nachdenklichen Juden mehr interpretiert werden, sondern möglicherweise sogar als eine Hoffnung. Und da ist ein weiterer Satz von Bedeutung. Er schreibt: Bei Horst Mahler, dem extremsten der NS-Extremisten, erkenne ich ein Bestreben, die deutsch-jüdische Zwangsfixierung hinter sich zu lassen, Juden sowohl als auch Deutsche aus ihrem wechselseitigen, gleichsam metaphysischen Schicksal zu erlösen. Erkenntnisprozesse brauchen ihre Zeit. Mahler ist, radikal, unnachgiebig, entschieden, immerhin auf dem Weg. Das ist das, was ich erwarte, dass einfach der deutsche Geist jetzt sich als die Erlösung des jüdischen Dramas und der Tragik des Judentums erweist und das von den Juden auch erkannt wird und sie eigentlich dann in diese Richtung auch gehen wollen. Und wenn also ein Horst Lummert sagte, er sei in der Frage des Nationalsozialismus und der Verfolgung der sogenannten Neonazis vom Saulus zum Paulus geworden, deutet das an, dass hier eine Bewegung beginnt, die geschichtsmächtig werden wird. Lummert wird nicht der Einzige bleiben, es werden immer mehr werden, gerade bei jüdischen Intellektuellen, die angesichts des zunehmenden Hasses gegen Juden weltweit, in der Situation, in der wir jetzt gerade sind, ich nenne hier wieder den Zusammenbruch des Finanzsystems, die verhängnisvolle satanische Rolle des Judentums erkennen durch den Zuspruch, den sie jetzt von der deutschen idealistischen Philosophie erfahren, unter anderem durch diese Schriften. Und dass sie, was sie auch zukunftsgewandt denken, dass sie als eine Chance begreifen, in irgendeiner Form diese Dinge anzunehmen und sich aus diesem satanischen Auftrag, den sie im Alten Testament mitbekommen haben, alle Völker zu vernichten, die nicht ihre Sklaven sein wollen, lösen, um dann eben auch eine positive Einstellung zu den Völkern und zu Gott, der alles in sich begreift. Nicht der Eifersüchtige ist wie Jehova oder Jahwe, der die Völker vernichten sind, will, sondern der jetzt weiß, dass diese Völker keine Götzen sind, die ihn bedrohen, sondern seine Kinder, seine Schöpfung, in der er sich erkennt, und der Geschichtsprozess der Völker nichts anderes ist als der Weg Gottes zu sich selbst. Hier zeigt sich, dass diese Gedanken auch jetzt bei Juden, bei jüdischen Publizisten allmählich Boden gewinnen. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.